Bruder Abu Mikael, erzähl mir, in welcher Art und Weise du in diesen ganzen islamischen Kontext einzuordnen bist. Ich weiß, du hast studiert, ich weiß, dass du sehr viele Jahre dich und du hast ja auch ein Institut, das würde ich auch gerne erfahren. Erzähl mir mal kurz, wie man sich vorstellen kann, was du so machst und welche Eigenschaften das verbringt. Das sind so eine meiner Lieblingsfragen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was habe ich studiert? Ja. Alhamdulillah, ich habe von klein auf schon immer den Islam gemacht und wurde auch damit groß, wurde damit wirklich erzogen. Was viele nicht wissen, ich habe sogar ein Jahr in einem Koran-Internat verbracht, als ich jünger war, wirklich. Maschallah. Alhamdulillah, so das erste Mal, dass ich das so erzähle, ja, Alhamdulillah. Wirklich? Ja, deswegen ist das inshallah ta'ala. Also die Liebe zum Islam stand schon bei mir immer da, die war immer schon vorhanden, zum Koran, zum Islam. Und ich habe schon im frühen Alter, wirklich von klein auf bis zu 13, 14 Jahre immer diese Liebe, den Drang zum Islam gehabt, zum Studium. Und habe auch wirklich diese ganzen Themen im hanefitischen Madhab basierend bis zum 14. Lebensjahr auch gelernt, wirklich. Ja, das ist nicht einfach so, dass ich sage, okay, meine Eltern waren halt Hanefiten so und ich habe das so ein bisschen mitgekriegt. Nein, ich habe das wirklich gelernt. Und Alhamdulillah hat sich das so entwickelt. Ich habe danach 2005 habe ich mein Abitur gemacht. Alhamdulillah. 2007 kam so diese ganze Liebe, diese ganze Leidenschaft wieder zurück. Hab dann gesehen, ich bin eigentlich nur noch am Arbeiten, habe sehr viel gearbeitet. Damals noch bei Mercedes in Stuttgart. Typisch, typischer Arbeitgeber in Baden-Württemberg. Sehr groß, Alhamdulillah. Ja, Alhamdulillah, aber das war nicht so zufriedenstellend, als dann diese, wie gesagt, diese Liebe zurückkam, diese Leidenschaft wieder zurückkam zum Islam. Da war mir das zu wenig. Da habe ich dann gesehen, ich bin am Arbeiten wirklich 12 Stunden, ist mal da wirklich weg mindestens. Ja, man arbeitet, man sagt zwar, man arbeitet 8 Stunden, aber du bist ja Hin- und Rückfahrt, dann die Pausen, dann bist du 10, 12 Stunden weg. Dann musst du ja auch schlafen und du hast andere Sachen, Essen, Trinken, Familie und dann bleibt dir nichts übrig für den Islam. Und wie war dann der Sprung in das islamische Feld? Welche Aktivitäten, wann kam der Punkt, wo du sagst, dann möchte ich mich jetzt mehr vertiefen? Ja, der hauptsächliche Grund war eigentlich ein Buch, das ich gelesen hatte. Das ging über Tod und Auferstehung und was da wieder kommt. Das sind so die Themen, die meisten eigentlich so, genau, wo die meisten eigentlich so meiden, lass mich davon fern, aber ich liebe, also dieses Thema, ich war nie eigentlich so ein großer Fan von Büchern und Lesen, das ist faszinierend eigentlich. Aber bis zu dem Zeitpunkt, dass ich dieses Buch gelesen habe, dann war es um mich eigentlich geschehen. Ich habe gesagt, ich muss das genauer wissen. Besonders auch, dass im Nachhinein die ganzen Meinungen kamen, wie ist es jetzt korrekt, wie ist es richtig, als dann in Deutschland speziell die Dauer angefangen hat, da musste ich musste einfach das Ganze wissen, wie das korrekt abläuft. Und dann hat mich das Ganze nach Ägypten geführt. Bin dann 2009 nach Ägypten gegangen, habe mein Arabischstudium zuerst gemacht, danach habe ich ein Koranstudium gemacht, habe das beendet und dann habe ich erst mein Islamstudium an der Universität angefangen, Alhamdulillah. Und die spezielle Sache an meiner Universität ist wirklich, dass wir nicht so engständig gegangen sind, sondern versucht haben, wirklich weitsichtig zu schauen. Dass wir gucken, was für Meinungen es gab und dass wir Entschuldigungen suchen. Das Benehmen war sehr, sehr wichtig, dass man diese Sachen eben einschaut und lernt. Nicht nur einfach sagt, das ist korrekt, sondern schaut, diese Meinungen gibt es. Als Entschuldigung für deine Geschwister, dass man sagt, hey, es gibt auch diese Meinung, die Gelehrten haben das auch gesagt, so, dass man auch sich gegenseitig eine Entschuldigung findet, eine, und so ein Benehmen steht, dass man nicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, dass kein Rill im Herzen steht, das ist so ein kleiner, leichter Groll, dass nicht mal dieser entsteht, wenn du das richtig lernst, Alhamdulillah, dass du sagst, da gibt es andere Meinungen, da gibt es andere Sachen. Das ist so bezüglich dem Studium. Bildung war wichtig bei dir, oder? Bildung ist sehr, sehr wichtig gewesen. Sehr wichtiger Punkt. Ja, seitdem ich angefangen habe, so im Islam mich intensiv zu beschäftigen, konnte ich mich, wie gesagt, nicht mehr von Büchern trennen, obwohl ich vorher fast gar nichts mit Büchern zu tun hatte. Das war faszinierend, subhanallah. Jetzt habe ich eine kleine Bibliothek zu Hause, das ist sehr, sehr schön, Alhamdulillah. Da fühle ich mich am wohlsten unter Büchern, Alhamdulillah. Und genau, also beim Studium habe ich es nicht gelassen. Bei dem Studium habe ich noch ein Online-Studium angefangen in der Islamakademie aus Saudi-Arabien, damit ich da das kombiniere, weil ich habe in Ägypten hauptsächlich den Shafi und Maliki Madhab gelernt und über dieses Online-Studium konnte ich auch noch den Hanbal Madhab dazu nehmen sozusagen. Und das Ganze hat sich dann spezialisiert auf meinen Bereich von Fiqh und Usul. Da bist du spezialisiert. Ganz konkret, worauf bist du spezialisiert? Wie sagt man das in deutscher Sprache am besten? Also das ist die Rechtswissenschaft, ja, über die Angelegenheiten der Menschen, sei es in den gottesdienstlichen Bereichen oder auch in ihren alltäglichen weltlichen Dingen. Genau, das ist Fiqh, so ganz grob wirklich gesagt. Und Usul Fiqh sind auch die Themen, die dahinter stecken sozusagen. Alhamdulillah, der Grund, warum wir dich über das oder warum ich dich über diese Themen natürlich frage, ist, wir haben heute ein sehr spannendes Thema und ein sehr Fiqh-orientiertes Thema. Da geht es ja nicht um Akida. Wir glauben ja, heute geht es nicht darum, was wir glauben, sondern da geht es darum, wie wir diesen Glauben praktikabel machen. Ja. Und jetzt abschließend würde ich dich noch gerne fragen, Bruder, du bist ja unglaublich aktiv. Also du bist ja im Social-Media-Bereich, vor allem Instagram, Abu Mikael einfach eingeben, findet man dich. Auf YouTube hast du auch einen Channel, dann hast du auch noch ein Institut. Woher nimmst du die Kraft auch? Woher nimmst du die Zeit für den ganzen Spaß? Allah musta'an, Allah musta'an. Die Zeit ist auch so eine Sache. Allah musta'an. Woher nimmt man die Kraft? Das ist einfach das Paradies, mein lieber Bruder. Wenn du siehst, das Paradies ist das, was du hin willst, wo du hingehen möchtest. Und du möchtest einfach etwas hinterlassen, was nach deinem Tod dir noch Hasanat einbringt und vielleicht noch darüber hinaus, auch über Generationen hin. Das ist so die Motivation, die dahinter steckt. Die Eigenmotivation, die bei sehr vielen leider fehlt. Das ist aber diese, immer wieder dran denken, das Paradies. Und man will nicht nur ins Paradies, man will ganz nach oben. Zu den Propheten, zu den Märtyrern, zu den rechtschaffenen Leuten. Das ist so die Motivation dahinter, die das Ganze hinbringt. Und natürlich auch die Leidenschaft natürlich dahinter. Macht Spaß, oder? Natürlich. Natürlich, also die Liebe zum Islam, die Liebe zum Lernen, die Liebe zum zu all diesen Sachen, zu der Umma Muhammad, so, und das motiviert einen, bringt einen hin. Auch wenn, ja, ne, Allah subhanahu sagt das im Koran, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Doch die meisten Menschen sind nicht dankbar. Oder die meisten Menschen glauben nicht. Die meisten Leute verschicken. Spielt keine Rolle. Allah subhanahu hat trotzdem seine Botschaft überbringen lassen. Und das ist das. Ja, wir versuchen die Botschaft trotzdem zu überbringen. Ja, deswegen versuchen wir inshallah auch alle zwei, drei Tage zum Beispiel auf Instagram kurze islamische Fragen zu beantworten. Das ist etwas, was mich besonders fasziniert. Ich glaube, du jetzt ohne Spaß, du kriegst, glaube ich, am 100. Tag, du antwortest auf 100 Fragen, Mann. Ja, kann schon sein, ja. Also, ich meine, du hast auf Fragen geantwortet, als wir dich vom Hotel abgeholt haben. Ach, du bist richtig dahinter, Bruder. Allah muss dahin, Allah muss dahin. Auf jeden Fall, ich will dich nicht zu fair loben. Auf jeden Fall, Abu Mikael, das kann man sich sicher anschauen. Einfach mal du hast auch genau. Ein Institut, sich da grundlegend informieren. Unten im Kommentarfeld ist alles eingetragen. Von meiner Seite aus, Bruder, möchte ich wirklich in aller Deutlichkeit sagen, dass mir dieser Talk heute in dieser Art und Weise besonders gefallen hat. Wir stehen kurz vor einem großen Monat bei uns. Also wenn die online geht, ist der Monat schon eingetroffen.